Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo liebe Leute, der Mai brachte uns eine heiße Zeit und Unwetter, aber natürlich nicht nur das. Wir haben für euch Material von einer musikalischen Antifa-Tour gesammelt, sowie ein paar Stimmen von Lassat. Wie immer haben wir die herrschende Anarchie begleitet und wachen solidarischen Praktiken auf den Versen und haben sie diesmal bei der Schlafplatz-Orga in Berlin gefunden. Zur Einstimmung fassen wir nun weitere kleine und große Themen des Monats für euch zusammen. Was hätten wir denn da? Am 27. Mai gab es in Berlin eine riesige Hassdemo. Eine riesige Hassdemo? In Berlin? Magst du Witze? Es ist natürlich mein Ernst. Hör mal. Ganz Berlin hasst die AfD! Was war noch mal diese AfD? Alkoholfreie Disco? Nein. Arbeit, Feiern, Dienstleistungen? Oh, hör auf, die Alternative für, oh, du weißt schon. Ach so, diese Neonazi-Populisten, die jetzt einige Sitze im deutschen Parlament vollpupsen. Exakt. Okay, jetzt fängt alles an Sinn zu machen. Und worum ging es an diesem Tag, dem 27. Mai? Es war eine AfD-Demo an diesem Tag angekündigt, die vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor verlaufen sollte. Sie waren so 5000 Leute mit einer Menge Schlandflaggen und wahlweise ein paar Russland- oder Polenflaggen. Das sah sehr seltsam aus. Und? Sie wurden von etwa 2000 Cops begleitet. Und? Naja, so ein paar tausend Leute drumherum, die die Gegendemos und Gegenpartys besuchten. Die Polizei hat ihre Menge auf 25.000 geschätzt, das waren wohl nur die Gegendemos. Andere Medien haben 72.000 gezählt, die an allen der vielfältigen Gegenveranstaltungen teilgenommen haben. Ui, endlich mal mehr Leute auf der Straße als im Fußballstadion. Und nicht nur auf der Straße. Leute waren auch auf der Spree in Booten unterwegs. Und lauter als im Stadion war es sogar auch. Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Es fühlt sich an, als hätte ich was Großes verpasst. Allerdings. Aber was hast du denn so erlebt? Weißt du, es gab dieses Netzwerktreffen von Ahadeus in Berlin. Ja, das habe ich wohl mitbekommen. Willst du unseren Hörerinnen ein bisschen mehr erzählen? Also, es gibt ein mehrsprachiges Netzwerk anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte. Diese wurde aufgebaut, um die Kontakte zwischen verschiedenen Kollektiven zu stärken, die aktiv damit beschäftigt sind, Audiomaterial mit libertären Inhalt zu produzieren. Und woher kommen die Radioprojekte zum Beispiel? Unter anderem aus Slowenien, Chile, Griechenland, Großbritannien, USA, Österreich, Schweiz, El Salvador, Schweden und innerhalb der Länder zum Teil auch aus verschiedenen Städten. Und gibt es irgendetwas von diesem Treffen zu hören? Es gab an einem der Tage eine große Live-Sendung. Sie wird hoffentlich bald auf unserem Blog und auf der Netzwerkseite veröffentlicht. Könntest du den Namen der Webseite noch eben buchstabieren? a-radio-network.org. Danke. Und damit kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Antifaschismus wieder sichtbar zu machen, ist derzeit überall wichtig. In den abgelegeneren Gebieten trauen sich jedoch nur wenige. Aber wenn, dann bleibt es nicht übermerkt. Wie wir einem Beitrag des NDR vom 21. Mai entnehmen. Es ist aber schon sehr perfide, dass man eben einen Polizeibeamten vor Ort oder zu Hause angeblich spontan an seiner Wohnanschrift aufsucht. Ja, das ist ja wirklich rotzfrech. Da haben Leute einfach ungebeten ein kleines Privatkonzert gegeben. Was sagt man dazu? Hier muss der Staat jetzt ganz klare Kante zeigen, alle politisch Verantwortlichen in Niedersachsen und natürlich auch die Justiz, dass es nicht weiter zu solchen Ereignissen kommt. Ja, und alle anderen sollten was dafür tun, dass sowas unbedingt wieder passiert, denn... Es ist nicht nur ein Angriff auf die Familie des Polizisten, das ist ein Angriff auf den Rechtsstaat insgesamt. Na, so einfach geht das. Aber die rotzfreche Asphaltkultur hat auf ihrer Tour noch allerhand bewegendere Aktionen gebracht, die medial natürlich wesentlich weniger Aufmerksamkeit erlangt haben als das verletzte Ego eines eingefleischten Bullen. Wir ändern das jetzt mit einem Interview mit einem aktiven Kulturschaffenden. 1, 2, 3, 4. Im Mai ging die rotzfreche Asphaltkultur auf Tour. Und zwar auf Antifa-Tour. Sie war nicht in den Szenehochburgen, sondern im deutschen Hinterland unterwegs. Wir sprachen mit einer Person der RAK über die Tour, ihre Hoch- und Tiefpunkte, sowie absurde Medienberichterstattung und Repression. Zuallererst wollten wir wissen, was die rotzfreche Asphaltkultur überhaupt ist und was das für eine Tour war. Rotzfreche Asphaltkultur ist ein Netzwerk aus linken Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstlern. Und wir treffen uns regelmäßig, haben halt die letzten Jahre immer einmal im Jahr so ein großes Sommertreffen gemacht mit einem großen Galaabend und dann immer auch noch zusätzliche Wintertreffen, die dann eher so intern waren. Und jetzt hatten wir genug. Das war halt, war jedes Jahr irgendwie immer gleich und haben uns gedacht, jetzt machen wir mal was anderes. Und da gab es seit Jahren immer schon die Idee, so eine Antifa-Kaffeefahrt zu machen. Und die haben wir jetzt einfach mal realisiert. Und sind dann durch verschiedene Kleinstädte gefahren, auch Großstädte, vor allem im Osten von Deutschland erstmal. Und haben dort ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Also wir haben nicht nur normale Konzerte gespielt, sondern auch Demos untermalt mit unserer Musik, ja, Straßenmusik gemacht, so verschiedene Aktionen, entweder unterstützt oder auch selbst gestartet. Es war jeder Tag total anders. Also es gab immer wir mussten jeden Tag plänieren, weil wir jeden Tag eine andere Aktionsform vor uns hatten. Also an den wenigsten Tagen hatten wir einfach nur ein reguläres Konzert. Also den einen Tag, also am ersten Tag in Zittau, hatten wir eben einen Galaabend, also einen relativ normalen. Galaabend heißt bei uns immer, dass alle Einzelacts, die bei uns im Netzwerk mit drin sind, immer 1 bis 2 Songs spielen und wir auch ein paar Sachen zusammen machen. Und das zieht sich dann halt immer über ein paar Stunden. Und dann hatten wir in der Sächsischen Schweiz 3 Konzerte hintereinander. Da war ich persönlich leider nicht mit dabei, aber die anderen haben halt davon erzählt, dass das schon sehr stressig war. Also an einem Tag sozusagen 3 Kundgebungen an 3 Orten nacheinander abzuhalten, das hat schon ganz schön viel Kraft gefressen. Und dort andauernd immer wieder 1,5 Stunden spielen und so in der Sonne stehen. Es war wohl relativ anstrengend. Aber gut, also die Leute waren auch alle sehr zufrieden. Das lief. Und wollte Karriere, lieber junger Mann. Und dann in Plauen gab es ein großes Straßenkonzert, was wir unangekündigt gemacht haben, was wohl auch sehr gut lief. Da gab es so ein buntes, friedliches, weltoffenes Bürgifest, wo wir uns einfach dazugestellt haben. Vorher hatte dort noch der Dritte Weg einen Infostand. Also der Dritte Weg ist ja eine rechte Partei. Die sind dann aber einfach abgezogen. Und dann ging es noch weiter nach Magdeburg, wo wir zur Eröffnung vom neuen Kostnix-Laden gespielt haben, im Libertären Zentrum. Und dann gab es noch einen Auftritt in Salzwedel, wo wir einen antifaschistischen Stadtspaziergang musikalisch untermalt haben. Da sind wir mit 120 Leuten an verschiedenen Punkten in Salzwedel vorbeigelaufen, die eine Bedeutung haben für die aktuelle Nazi-Szene und haben dort mit Musik und Transpis halt darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Problem dort existiert. Ich kam von einer Firma, es war am 1. Juli. Der Personalchef fragt mich gleich, sind wir gleich? Also während des Spaziergangs kam ein Nazi-Sympathisant angefahren, ist erstmal mit Volltempo auf die Leute zugebrettert, hat dann vorher abgebremst. Im Auto. Im Auto, genau. Ist dann durch die Leute gefahren und hat zum Schluss ein Transpi festgehalten und dann ruckartig Gas gegeben. Und der Mensch, der das Transpi festgehalten hat, ist hinten erstmal auf den Spoiler geflogen und ist dann noch ein paar Meter mitgeschleift worden mit dem Auto. Und konnte danach erstmal nicht mehr laufen alleine. Aber war zum Glück auch nicht schlimmer verletzt. Da haben wir dann erstmal überlegt, ob wir die Demo so jetzt weiter fortführen können. Und haben uns dann letzten Endes dafür entschlossen. Und dann am Abend haben wir noch ein normales Konzert im AZ in Salzwedel gespielt. Das klingt allerdings umfangreich, dicht gepackt und war sicherlich auch anstrengend. Und inklusive solch lebensbedrohlicher Reaktion von Rechten. Ostdeutschland wird ja meist als Ort mit viel rechter Infrastruktur gesehen, wo Faschistinnen erfolgreicher rekrutieren und mobilisieren als anderswo. Umso wichtiger und mutiger macht das die unternommene Tour, um auch auf kultureller Ebene den Zuständen etwas entgegenzusetzen. Und um zu zeigen, dass es auch dort coole Projekte gibt und sehr coole Leute, die wichtige Arbeit machen. Und um die Leute auch zu unterstützen. Also wir haben ja vorher eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben damit sehr viel Geld erstmal reingespielt, mit dem wir die ganze Tour finanzieren konnten. Und dadurch konnten wir uns dann auch leisten, alle Konzerte, die wir gespielt haben, auf Spendenbasis zu halten und die Einnahmen, die da reingekommen sind, komplett den Projekten zu überlassen. Und wir wollten auch mal nach außen hin vermitteln, dass es in diesen Gebieten und in diesen Städten eben auch diese Projekte gibt, weil wir denken, dass wir mit der RAK schon eine gewisse Reichweite haben, einen gewissen Bekanntheitsgrad, wo es möglich ist, das zu verbreiten. Am Ende ging es für die RAK dann noch in einen ganz anderen Kontext, in das Wendland, wo es zum Teil viel und vergleichsweise ältere linke Infrastruktur gibt. Auch hier wurden Konzerte gespielt. Doch dann kam es am 18. Mai zu einer Situation, bei der sich erneut zeigte, wie die Polizei als Medienakteur in der Lage ist, Falschmeldungen flächendeckend in den Massenmedien zu platzieren. Da ihre Mitteilungen oft unhinterfragt und dem Anschein nach der spektakulären Erzählung wegen dankbar übernommen werden. Doch was genau ist passiert? Also es gab am Abend davor, der Donnerstag, da kam jemand zu uns mit der Idee, dass wir ja mal einem sehr übereifrigen Staatsschutzbeamten mal einen Besuch abstatten könnten, weil der die ganze Gegend terrorisiert und Leute einschüchtert, andauernd privat auftaucht, der im Januar oder Februar auch mit 80 Beamten, die allesamt auch mit Maschinengewehren ausgestattet waren, einfach mal in Molchefitz in den Gasthof reingerannt ist wegen einem Afrin-Transpi. Und da haben wir uns mal gedacht, ja, wenn der die Leute so schikanieren kann, dann können wir den auch mal besuchen. Der Plan war, einfach nur mit einer kleinen Gruppe dort aufzutauchen und zu verdeutlichen, dass wir den Herrn auch mal besuchen können, wenn er uns die ganze Zeit besucht. Und das aber auf eine freundliche, spaßige Art und Weise. Also wir haben dann Musik gemacht, dort vorm Haus und haben ein, zwei Fähnchen ans Carport getackert und noch eine ÖPG-Fahne im Hof aufgestellt. Und dann nach 20 Minuten waren wir fertig. Es kam eine Streife vorbei, schon 10 Minuten vorher, stand einfach nur daneben. Mit denen wurde auch geredet. Wir haben denen erklärt, was wir hier machen. Und nach 20 Minuten sind wir einfach wieder abgehauen. Und ihr, meine Enkel, was hört ihr so stumm? Die alten, die kalten Berichte. Wieder trampeln sie auf Menschenrechten herum. Erinnert euch meiner Geschichte. Erinnert euch meiner Geschichte. Tatsächlich sind wir ein paar mehr Leute geworden, als wir ganz am Anfang dachten. Also die Idee war dort, mit 10, 12 Leuten aufzutauchen. Aber dann hat sich's rumgesprochen und dann waren wir auf einmal 70 Leute, schätze ich mal. Ja, und dann haben wir uns verzogen, auch ohne eine Ansage von den Bullen gekriegt zu haben. Wir in unserer Gruppe, also in meiner Bezugsgruppe, haben dann gesagt, dass wir auch gleich mit dem Auto wegfahren. Also wir sind mit dem Auto direkt bis zum Haus und wollten auch als erstes weg. Und hatten dann auch Glück, dass wir dadurch nicht im Kessel gelandet sind. Wir haben dann am Parkplatz gesessen, wo die Autos waren, haben gewartet, haben uns gedacht, Mensch, ey, das dauert aber ganz schön lange. Rufen wir mal an. Dann haben wir zuerst niemanden erreicht. Nach 5 oder 6 Versuchen ging dann eine Person ran und hat halt erzählt, dass sie gekesselt wurden. Mit 7 waren BFE-Einheit, alle vermummt. Ja, und dann wurden die 5 Stunden gekesselt, allesamt erkennungsdienstlich behandelt, Ausweise kontrolliert. Ja, und dann haben wir halt von außen so erstmal den EA informiert und dann die Support-Leute, die gekommen sind, halt immer so ein bisschen eingewiesen, wie so die Situation ist. Dann haben wir auch angefangen, irgendwann von außen Musik zu machen für den Kessel. Dadurch war das Ganze dann eine ziemlich, ja, ich sag mal, aufgelockerte Stimmung. Davor kam es allerdings zu Gewalt und Festnahmen seitens der Polizei. Also was die anderen so erzählt haben, sind die dann halt mit 7 Wannen gleich vorgefahren, rausgesprungen, also waren sofort auf Krawall und haben die Leute erstmal eingeschüchtert. Der Beamte selber, der dort, also um den es ging, der da gewohnt hat, ist dann auch irgendwann aufgetaucht und hat wohl auch noch auf Leute, die dann schon am Boden lagen, nochmal nachgetreten und teilweise persönlich gedroht, so, also bei Leuten, wo er den Namen wusste, ja, dass er das büßen wird. Also 4 Leute wurden dann erstmal mit in Gewahrsam genommen, teilweise dann am nächsten Morgen wieder rausgelassen, teilweise nach 24 Stunden wieder rausgelassen. Dann ging die Medienberichterstattung los. Und hier lassen sich Parallelen zu anderen Situationen ziehen, in denen die Polizei nach Repressionseinsätzen eine Medienagenda verfolgte, die an reaktionäre, antilinke Ressentiments anknüpft, insbesondere dem Bild des allgemeingefährlichen, linksautonomen Blocks. Seien es Säurekonfetti, unter Strom gesetzte Türklinken oder Ziegel, die von Dächern geworfen worden wären. Ihre brutale Gewaltanwendung versuchen die Bullen immer wieder nachträglich mit einem imaginären Verhalten der Gegenseite zu rechtfertigen, die eine solche Härte geradezu einfordern würden. Und Teile der Berufsjournalistinnen in Deutschland zeichnen sich durch eine Behördenhörigkeit aus, die die Polizei zum objektiven Berichterstatter macht. So auch in Hitzacker. Die meisten Medien haben ganz am Anfang, ohne zu überlegen, die Polizeimeldung übernommen. Und wir haben dann relativ schnell am nächsten Tag eine eigene Stellungnahme verfasst, waren gar nicht so darauf vorbereitet, dass das so ein riesen Medienecho geben wird. Wir mussten dann relativ schnell so alles zusammenschustern. Die Sache wurde auch gefilmt von uns, was ja auch nochmal ganz gut war, um noch für eine etwas ausgewogenere Berichterstattung im Nachhinein was beitragen zu können. Und mit den Tagen wurde die Berichterstattung dann ja auch immer reflektierter. Insofern, dass immer mehr noch unser Standpunkt mit eingeflossen ist und immer mehr aufgedeckt wurde, wie blind die Presse in den ersten Tagen die Polizeimeldung übernommen hat. Und die haben ja auch teilweise Fotos genommen, die gar nichts mit der Veranstaltung zu tun hatten. Also irgendwelches Archivmaterial, wo irgendwelche Steine schmeißenden, schwarzmaskierten Leute drauf zu sehen waren. Also was wirklich so ganz weit weg war von der Realität und wo vermutlich, also ich vermute, dass da dahinter steckt, dass die Polizei da auch Druck ausgeübt hat auf die Redaktionen und den halt verklickert hat, macht irgendwas, dass das möglichst brutal aussieht und dass die Leute möglichst viel Angst kriegen, sodass man das sehr gut nutzen kann, um einerseits höhere Polizeipräsenz in den nächsten Tagen zu rechtfertigen und andererseits halt die vermeintlichen Autonomen und Linksextremen in schlechtes Licht rücken zu können. Wenn man sich dann die Kommentare anguckt, die das so hervorgerufen hat auf allen möglichen sozialen Plattformen und auch auf den Homepages der Zeitungen, dann sieht man auch, dass es ja auf sehr fruchtbaren Boden stößt. Für uns bleibt zu hoffen, dass auch die Antifa-Tour der RAK auf fruchtbaren Boden gestoßen ist und dass nächstes Jahr weiter ausgesät wird. Also wir waren alle mega happy zum Schluss. Wir waren nach dem letzten Abschlussabend in Meuchefitz so glücklich und ausgelaugt. Also wir waren wirklich einfach richtig fertig, weil jeder Tag einfach harte Arbeit war, von früh bis spät. Und haben uns versprochen, dass wir das wieder machen. Also nächstes Jahr wird es wieder so eine Tour geben. Bye. Samen vom Linden wird und flüsterten leise mit List. Ein Grund zur Freude. Aktuelle Informationen und Eindrücke vergangener Aktionen findet ihr unter rack-treffen.de. Jetzt habt ihr sicherlich auch Lust auf ein vollständiges Stückchen der Hack. Diesmal haben wir aber recht viel Material in unserem einstündigen Monatsrückblick unterzubringen, weswegen mir nur bleibt, euch mitzuteilen, das Früchte des Zorns. Jockt Honey, Milch und Blut und andere am 22. und 23. Juni im Supermole spielen. Von fast allen Rack-Beteiligten könnt ihr Mücke auch im Netz runterladen. Die Links findet ihr auch auf der Rack-Treffen-Seite. Da hatte ich nun und jetzt geht es weiter mit dem längsten Beitrag diesen Monat. Und zwar zu Saat. Brennende Barrikaden, Tränengas und Knallgranaten. So begann bereits am 8. April die Räumung von Europas größter autonomer Zone, La Sat, der Zone A de Fondre, im Nordosten Frankreichs, nahe der Stadt Nantes. Mehr als 2500 Soldaten der französischen Militärpolizei, Gendarmerie, setzte der französische Staat in Bewegung, um das unliebsame Gebiet zu beseitigen. Warum wir erst jetzt darüber berichten? Am 8. April und den darauffolgenden Tagen kam es nämlich nur zu einer Teilräumung. Verschiedene Gebäude im Ostteil der Saat wurden von den marodierenden Banden der Gendarmerie zerstört. Danach sollte weiter verhandelt werden. Kurz vor Pfingsten gab es dann eine zweite Räumungswelle, in der weitere Häuser geräumt und entweder zerstört oder zugemauert wurden. Wir haben das zum Anlass genommen, euch auch mal einen Beitrag über dieses letzte gallische Dorf La Saat im vom Kapitalismus besetzten Frankreich zu präsentieren. Hervorgegangen ist das besetzte Gebiet aus dem Kampf gegen einen Flughafen, den die französische Regierung schon seit den 1960er Jahren plante. Schon damals gründeten sich Bürgerinitiativen, die versuchten, das Großprojekt zu verhindern. Die Ölkrise der 1970er Jahre und der Bau der TGV-Strecke in Nantes verzögerten das Projekt Flughafen dann für mehrere Jahrzehnte. Erst 2008 entschied sich dann die Regierung, die alten Pläne wieder weiter zu verfolgen und in die Tat umzusetzen. Daraufhin lief sofort die Protestmaschine der Flughafengegner an. So organisierten sie im Jahr 2009 ein Klimacamp auf dem Gelände, das dem Flughafenbau zum Opfer fallen sollte. AktivistInnen besetzten dann Gebäude und Bauernhöfe, die der Staat bereits gekauft und leerstehend zurückgelassen hatte. Eine Aktivistin, die wir 2014 bei unserem Besuch im besetzten Gebiet interviewt haben, erzählt. Angefangen hat es 2009. Schon ein bisschen früher mit zwei, drei besetzten Häusern, aber nicht wirklich aus der, sagen wir mal, der Aktivistenszene, eher so aus der Squatter-Szene. Und 2009 war dann das Klimacamp hier und da waren dann die ersten Leute, die sich hier niedergelassen haben. Wir kamen dann mit der zweiten Welle so 2011 zum Gegengipfel. Wir hatten hier eine Veranstaltung organisiert, die sich so ein Skill-Trainingscamp vorstellte, hier um den G8, gegen 8 zu protestieren, weil wir in Frankreich nicht wirklich Mobilisierungskräfte gefunden haben und dachten dann, das wäre gar nicht schlecht, wenn wir einfach so ein 3-4-Wochen-Camp machen auf der Saat, um uns darüber Gedanken zu machen, lokale und globale Mobilisierung, die miteinander vereinbar sind. Ja, ja, wie das. Ja, und da sind wir dann einfach hängen geblieben. Ja. 40 Jahre ist dieses Projekt alt und eigentlich relativ schnell war dann Widerstand hauptsächlich bei den Bauern und den betroffenen Leuten. Und ganz schnell wurde dann auch die ASIPA gegründet. Das ist die das will sich bürgerliche Verein, bürgerlichem Widerstand gegen den Flughafen irgendwie glauben. Und da sind hauptsächlich die ganzen lokalen Leute hier mit eingebunden. Und das ist tatsächlich schon fast so alt wie der Flughafen selber. Dass die Zone à défendre immer populärer wurde und immer mehr Menschen anzog, konnte natürlich kein Staat auf sich sitzen lassen. Und so begann im Oktober 2012 die Operation Caesar, die das Ziel hatte, das besetzte Gebiet zu räumen. Dazu fielen mehr als 1000 Gendarme mit gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern in das Gebiet ein. Während der Auseinandersetzungen gelang es der Polizei nicht, die SAT komplett zu räumen. Wegen groß angelegter Solidaritätsaktion und der militanten Gegenwehr der BesetzerInnen musste die Gendarmerie schließlich nach einigen Tagen aufgeben. Wenige Wochen später begannen dann mehrere tausend HelferInnen mit der Wiederbesetzung und dem Wiederaufbau der SAT. Unsere Interviewpartnerin erinnert sich. Was die nochmal die Nachbarn angeht, da war es echt toll. Ich glaube, da haben ganz viele Leute, durch das, dass wir angegriffen wurden von Bullen, war der Kontext nicht so pingelig. Mhm. Wir konnten uns tatsächlich leisten, die mit Molotows zu beschießen, ohne dass die lokalen Leute hier irgendwas dagegen gesagt hätten. Weil es tatsächlich so war, die Bullen kamen und haben uns aufgerissen, wo es weh tut. Und uns auch noch. Ist was anderes, wenn du jetzt in die Stadt gehst, nach Nantes und da einfach mal ein bisschen rockst oder so? Weil das wird als Angriff bewertet. Hier war es tatsächlich so, wir wurden angegriffen, das war durchaus legitim für die meisten Leute, dass wir uns da auch mit allem, was wir haben, verteidigen. Und da waren ganz super Szenen, wie irgendwelche Omis und Opis, die dann die Barrikaden kamen und erstmal Benzin vorbeibrachten. Und sowas wie heute, wenn wir da ins Super Ü zum Einkaufen gehen, stehen drei Security-Typen da und bewachen uns. Zu Zeiten vor eineinhalb Jahren sind uns die Leute hinterhergerannt und haben uns Nahrungsmittel zugeschoben. Es macht weiter so, ist so toll, was ihr macht. Ja, und sonst gibt's wahnsinnig viel zu erzählen über diese Zeit. Ja, die haben innerhalb von 4 Wochen 13 Häuser kaputt gemacht. Also 13 Häuser zerstört, die teilweise von uns besetzt waren, teilweise gerade von den Ex-Bewohnern verlassen wurden und 24 Stunden später dann direkt zerstört wurden. 13 Häuser und ich glaube über 50 selbstgebastelte Holzhäuser haben sie zerstört in den zwei Angriffswellen. Und ja, das war ziemlich bitter. Aber ich denke, wir haben da so viel Solidarität erfahren und so einen Gemeinschaftsgeist entwickelt über die Zeit, dass es eigentlich im Nachhinein, hört sich das ganz schlimm an, sich jetzt mit 2000 Bullen konfrontiert zu sehen, aber es war auch eine ganz tolle Zeit. Also was Solidarität angeht und tatsächlich dieses alte Sprichwort, Solidarität ist unsere Waffe, das hat tatsächlich da so richtig Macht bekommen, diese Idee. Es war eine tolle Zeit. Es gab ja auch dann diese Wiederbesetzung, ja. Auch, wo irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Leute hergekommen sind und Sachen gebaut haben, wo die Lafayette entstanden ist. Ja, das hat zu Anfang hat es keiner wirklich geglaubt, dass das funktionieren wird. Es war tatsächlich wie ein Bilderbuch, weil diese Mobilisierung zu wenn Räumung, dann Wiederbesetzung, die stand ja schon 2 Jahre. War seit 2 Jahren klar, dass wenn das so abläuft, dann kommen wir wieder. Aber mehr so in diesem Gedanken, ob das dann auch wirklich... Und wie das anfing, die Besetzung, haben wir uns alle auf 3 Tage maximal vorbereitet. Ich dachte, nach 3 Tagen ist schon alles rum. Und ja, dann können wir uns voll auf die Wiederbesetzung konzentrieren. Und das war aber überhaupt gar nicht der Fall. Nach 4 Wochen waren wir immer noch da und dachten, wie geht denn das? Eine andere Freundin, die die Räumungen ebenfalls miterlebt hat, berichtet. Ja, es war ziemlich lang. Es war nicht nur eine Räumung, das war irgendwie wochenlang kamen die. Aber wir hatten einen guten Tipp, wir wussten quasi, wann die kommen. Also ziemlich genau, auf den Tag genau, auf die Stunde genau, wussten wir genau, welcher Ort zuerst angegriffen wird und so. Das heißt, eigentlich hatten wir Zeit, 2-3 Tage Zeit, uns vorzubereiten. Und ja, die ersten Tage haben die gesagt, die greifen erstmal die Häuser auf dem Boden an, also keine Baumhäuser. Und dann haben wir erstmal, oder ich habe erstmal dann versucht, noch die Orte zu verteidigen, die am Boden waren. Ja, und es war viel Barrikaden. Da haben die auch einen Squad haben sie direkt verbrannt. Die Bälle-Schule haben direkt alles verbrannt. Die mochten sie gar nicht, weil die wurden vorher immer mit Scheiße beschmissen, wenn die da geparkt haben. Das heißt, die haben wir direkt abgebrannt. Und dann ging es viel um Sabot, das war halt der kollektive Garten von Reclaim the Fields. Das heißt, da waren ziemlich viele Leute involviert und ziemlich viele Leute, da stand das Haus und das Feld nahe, deshalb wurde ziemlich umkämpft. Obwohl das eigentlich nur ein kleines Haus war und ein Feld. Aber da ging es, ja, tagelang ging es darum, immer Barrikaden und Leute haben die angegriffen, die Cops mit Steinen und Molotov-Cocktails und was auch immer, was man gerade so fand. Ja, und da konnten die nicht viel ausrichten. Es ging echt ein paar Tage lang mit ganz, ganz viel Tränengas und so und mit diesen Gummigeschossen, die auch dann, ja, und den Knallgranaten, die dann auch, aber was sie nicht dürfen, direkt auf Leute geschossen haben. Ja. Da haben sie eigentlich ziemlich Glück gehabt, dass sie keinen umgebracht haben. Ja, und das wurde dann ziemlich umkämpft und dann, ja, dann haben wir nicht gemerkt, dass wir im Wald auch ein Haus auf dem Boden hatten, weil das eigentlich ein Baumhaus war. Das fing nur leider auf dem Boden schon an und dann waren wir ein bisschen überrascht, dass sie dann schon am dritten Tag kamen. Wir haben die eigentlich erst in der Woche erwartet. Das heißt, wir hatten das noch nicht so richtig ausgeräumt und haben uns dann am Ende ziemlich geärgert. Ja. Na, weil wir da noch eine Kelly-Kette drin hatten. Was ist das? Es ist so ein im Wald ziemlich nützlich, ein Gefäß, mit dem man ganz schnell Wasser heiß machen kann mit Holz oder. Okay. Ja, und den haben wir verloren, da waren wir ziemlich geärgert. Weil wir haben gedacht, wir haben kein Haus auf dem Boden. Hatten wir dann aber doch. Ja, und dann haben die es irgendwie am zweiten Tag geräumt. Ja, danach war ich dann viel da, weil die dann für die angekündigt haben, die Bäumhäuser zu räumen. Dann habe ich von den anderen Räumungen ja schon so was mitgekriegt, aber dann war ich hauptsächlich im Wald. Und da haben sie uns dann auch, sind sie insgesamt 6-mal gekommen, haben uns geräumt, weil wir immer wieder besetzt haben. Und ja, dann das war teilweise auch ziemlich erfolgreich, fand ich. Weil wir haben nach einer großen Räumung, wo sie wirklich dann alle existierenden Baumhäuser zerstört hatten, haben wir dann für einen Skillshare eingeladen. Direkt nach dieser großen Demo, Wiederbesetzungsdemo, wo dann irgendwie 40.000 Leute waren, haben wir danach eingeladen zum Skillshare und da kamen auch viele Leute und es war auch echt gut, weil Leute kamen, die noch nie geklettert hatten und so und die das auch gelernt haben und dann waren wir super viele, weil bei der ersten Räumung waren wir 2 Leute, weil wir in der Besetzung eigentlich immer nur wenig waren. Ne, wir waren 3 Leute, also in den Bäumen. Das ist ziemlich klein und am Ende bei der letzten Räumung waren wir so 30 Leute in den Bäumen oder so, 20 bis 30 Leute und super viele Leute auf dem Boden. Am Anfang waren es bei der ersten Räumung vielleicht 10 oder 20 und dann bei der einen, ich weiß nicht, 500 Leute, die an einem Tag dann sogar die Bagger gestoppt haben, sodass sie nicht weiter konnten. Weil das halt auch viele Leute waren, die so aus dem bürgerlichen Kreis kamen und gegen die ist die Polizei halt nicht so gewalttätig, weil können sie sich nicht so erlauben, obwohl die auch auf die extrem scharf geschossen haben. Da waren auch dann viele extrem entsetzt und fingen dann auf einmal an, oh, Polizeigewalt und die dann auch verstanden haben, wieso Leute sich wehren und ja, die, mit den Räumungen wuchs generell das Verständnis für nicht friedlichen Protest. Und vorher war es immer, oh nein, ihr baut eine Barrikade, ist ja fürchterlich brutal. Ja. Und bei jeder Demo war es ein Problem. Dann mit den, wo die auch selber dann Opfer von der Polizeigewalt wurden, obwohl sie quasi nur im Wald rumstanden, da haben sie dann auch irgendwie gemerkt. Ab 2013 verlegte sich die französische Regierung dann aufs Verhandeln und auch der Widerstand gegen den Flughafen veränderte sich. So wurden beispielsweise zahlreiche Sabotageakte auf beteiligte Firmen und mit dem Flughafen in Zusammenhang stehende Bauprojekte verübt und verschiedene Großdemonstrationen in Nantes organisiert. Dabei arbeiteten Bürgerinitiativen und militante Protestierende in der Regel gut zusammen. Gegen dieses Vorgehen setzte die staatliche Seite eine Volksabstimmung und ließ immer wieder potenzielle Räumungstermine verlauten, die dann jedoch nie umgesetzt wurden. Bemerkenswert war dabei oft, wie wenig sich der bürgerliche und der militante Widerstand spalten ließen. Doch das alles ist jetzt Geschichte. Am 17. Januar 2018 verkündete der französische Premierminister das Ende der Flughafenpläne. Damit war auch verbunden, dass das Land der Saat wieder landwirtschaftlich genutzt werden sollte. Auch sollten die 3 Straßen, die durch das besetzte Gebiet führen und die seit Jahren geschlossen sind, wieder geöffnet werden. Dazu, so der Premierminister, sollte es auch Räumungen geben. Diese Ankündigung war es, die schlussendlich den Riss zwischen reformistischeren und radikaleren BewohnerInnen der SAD vollkommen sichtbar machte. Schon seit langem war über die Frage, wer wen repräsentiert und mit welcher Stimme die Besetzung spricht, diskutiert worden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Straße D281, die mitten durch das besetzte Gebiet führt und mit Barrikaden versehen ist, sodass Autos dort nur sehr langsam fahren konnten. Der Staat forderte eine Wiederöffnung der Straße, was vom reformistischen Teil der BesetzerInnen zugesagt wurde. Dabei wurde vom radikaleren Flügel kommuniziert, dass durch die Rückkehr normaler Zustände der kapitalistischen Ordnung innerhalb der Besetzung Tür und Tor geöffnet würde. Die Diskussion folgten schließlich Fakten, und zwar insofern, als dass die BesetzerInnen im Januar die Barrikaden und Behausungen anderer BesetzerInnen zerstörten und die Straße freiräumten. Dieses Vorgehen ermöglichte es unter anderem der Gendarmerie schon lange im Vorfeld durch Teile der SAD zu fahren, Gebäude zu durchsuchen und die Räumung, die für den Frühling angesetzt war, vorzubereiten. Am 8. April war es dann soweit. Der Ostteil der SAD wurde geräumt und Gebäude wie La Mandragore, La Porte oder La Flotane dem Erdboden gleichgemacht. Gleichzeitig mit der Räumung wurden vom französischen Staat Verhandlungen zur Legalisierung bestimmter Häuser und Projekte angeboten. Bedingung war, sich registrieren zu lassen. Wir wollten natürlich wissen, was genau dort vorgeht und haben das Online-News-Projekt Enough is Enough gefragt, uns einen kurzen Einblick in die Situation vor Ort zu geben. Während der Räumung publizierte die Gruppe einen Live-Ticker und berichtete auch direkt aus der SAD. Uns erzählen sie von der Stimmung vor Ort, den Reaktionen der BesetzerInnen auf die Räumungen und auch, was es mit der schon erwähnten Registrierung auf sich hat. Ja, das erste Mal, dass ich auf La SAD war, war kurz nach der ersten Welle der Räumungen. Das waren 14. und 15. April. Ja, als wir ankamen, war eine große Demo in Nantes. Was auffällig war, war, dass da auch streikende Leute von der Bahn mitliefen, viele Leute, die in dem Widerstand auf den Hochschulen involviert sind, mitliefen. Also es gab viele Verbindungen zwischen unterschiedlichste Gruppen. Als wir dann abends am 14. April auf La SAD ankamen, war die Stimmung sehr gut. Der nächste Tag waren ja Aktionen geplant auf die Gebiete oder in die Gebiete, die schon geräumt waren. Die Leute waren sehr entschlossen und es wurden Frames für Hütten gebaut und die wurden dann tatsächlich am den Sonntag, das war der 15. April, in diese Gebiete getragen. Es gab heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und was da auffällig war, war, wie Sachen organisiert waren. Also es kamen regelmäßig Leute mit Tee oder was zu essen. Aber auch die Medical Teams waren sehr gut positioniert und sehr aktiv. Leider war das auch notwendig. Es gab auch an dem Wochenende viele Verletzten. Aber die Stimmung insgesamt war also sehr, sehr entschlossen. Die Polizei reagierte heftig auf diese Versuche, Hütten wieder zu installieren, aber die Leute auch. Es war interessant zu sehen, wie das auch organisiert war und wie die Stimmung, obwohl natürlich einiges schon zerstört und geräumt war, nach wie vor sehr entschlossen war. Was die Vorschläge angeht, von der Präfektur zu Legalisierung, da sind sehr geteilte Meinungen. Es gibt auch durchaus heftige Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen auf La SAD. Sie mussten Formulare einreichen, die mussten sie aber individuell einreichen. Die Leute wollten aber unbedingt, dass das kollektiv tun. Am Ende war die Situation dann so, dass ein Teil der Kollektiven trotzdem diese Formulare ausgefüllt hat und eingereicht hat, um überhaupt verhandeln zu können über Legalisierung. Andere taten es nicht. Und da gab es dann durchaus auch heftige Diskussionen und schwierige Situationen auch. Das ist nach wie vor so. Die zweite Welle der Räumungen ging dann auch gegen die Projekte, die kein Formular eingereicht haben, um mit Verhandlungen anfangen zu können. Und dann gab es Konflikte über Barrikaden wegräumen oder nicht wegräumen. Letztendlich gab es eine Art von Kompromiss, dass auf einige Straßen, die viel befahren worden wären, zumindest verhältnismäßig für den Gebiet, weil da ist nicht so viel Verkehr, eine Art von Schikanen gebaut wurde mit halben Barrikaden, damit die Autos bremsen mussten, aber letztendlich schon quasi in Slalom da durchfahren konnten, sodass zumindest die Polizei da gebremst wurde, wenn sie kommen würde für die zweite Welle der Räumungen. Und das passierte dann auch. Aber es ist also nach wie vor eine sehr schwierige Situation. Ich denke, es wurde schon schwierig, als angekündigt wurde, dass der Flughafen nicht gebaut wurde. Da gab es eigentlich schon Meinungsverschiedenheiten, wie man jetzt weiterverfährt. Letztendlich aber hat es nicht so ganz viel geändert. Da waren Leute sich doch sehr schnell einig, um für die Projekte zu kämpfen, weil die sich im Laufe der Jahre einfach entwickelt haben und da so viele Projekte entstanden sind, die an sich einen hohen Wert haben. Im Moment scheint in der Zone de Fondre wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Viele weitere Projekte wurden in der schon angesprochenen zweiten Räumungswelle zerstört. Dennoch ist es unklar, wie es weitergehen soll. Ein Indie-Media-Artikel spricht von großer Frustration und davon, dass viele Leute das Projekt verlassen. Andere reden vom Weitermachen, Widerstand und dem Wiederaufbau der zerstörten Gebäude. Was auch immer passiert, eine Sache sollten wir uns doch immer wieder vor Augen führen. Und das ist der Einfluss, den das besetzte Gebiet in den letzten Jahren gehabt hat. Ohne den Flughafenwiderstand würde die Umweltpolitik in Frankreich ganz anders aussehen. Denn dem Beispiel in Notre-Dame-de-Lande folgend entstanden nicht nur eine, sondern viele andere Satz weit über Frankreichs Grenzen hinaus. Auch der Hambacher Forst und der Widerstand gegen Goldabbau in Roja-Montana und Chalkidiki wurden von der Saat beflügelt. Und genau das sollten wir nicht vergessen. Das waren Einsichten aus La Saat in Frankreich. Einen großen Dank möchten wir an dieser Stelle an Enough is Enough richten, die uns unsere Fragen beantwortet und ihr Audiomaterial mit uns geteilt haben. Schaut doch mal auf ihre Seite enoughisenough14.org. Für mehr historische Informationen und tiefere Analysen zum besetzten Projekt möchten wir euch den CrimeThink-Artikel La Saat, Another End of the World is Possible empfehlen. Einen entsprechenden Link dazu und auch zum erwähnten Indie-Media-Artikel findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogspot.de. Aktuelle Informationen gibt es ansonsten leider nur auf Französisch auf der Website der Saat unter saat.nadir.org. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Manche meinen ja, die Zustände auf deutschen Straßen zeichneten sich in besonderem Maße durch Reglementierung aus. Dabei wissen wir, dass dort die reinste Anarchie herrscht, wie wir in unserer allmonatlichen Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« regelmäßig belegen. Andere wiederum meinen, unsere Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« bestehe regelmäßig aus den Zuständen im deutschen Straßenverkehr. Auch das stimmt natürlich nicht. Und damit kommen wir zu einer Meldung aus der Solothurner Zeitung zum Thema Fahrräder. Nein, es geht wirklich nicht um eine Verkehrsmeldung. Fahrräder, auf Schweizerdeutsch Velos, sind, so der Titel der Nachricht, besonders gefährlich, wenn sie nicht gefahren werden. Bevor wir jedoch zur Auflösung dieser interessanten Aussage kommen, gibt uns Autor Lucien Fluri noch ein paar Weisheiten zu den FahrerInnen von Velos mit. Velos bleiben stehen, wo der Besitzer will. Auf zwei Rädern herrscht wenig Gesetzestreue, dafür Anarchie. Klingt gut, doch was war nun passiert? Sonntag, 5 Uhr früh. Es klirrte. Als ich endlich zum Fenster raus in die Gasse blickte, lag unten im Schaufenster unseres Hauses ein Fahrrad. Irgendjemand hatte gerade Lust, ein Velo in eine Scheibe zu schmeißen. Die Polizei war rasch da, war freundlich und hilfsbereit und trotzdem gibt es schönere Arten, sonntags aufzuwachen, als das erste Gespräch mit der Polizei zu führen. Zitat Ende. Und in der Tat ziehen wir, das gemeingefährliche Anarcho-Velo, jeden Tag den Cops vor. Auch um 5 Uhr morgens. In unserer nächsten Meldung aus dem Weser Kurier geht es um den Weltlachtag. 80 Menschen versammelten sich in Bremen, um zu lachen. Ja, seltsame Gesellschaft, wo man sich zum Lachen erst verabreden muss. Aber Vielleicht sollten wir das Ganze positiv sehen. Denn Rainer Stollmann, Professor für Kulturgeschichte, klärt uns über das Lachen auf. Zitat: Lachen löse Angst auf, sagt er. Ängstliche Menschen können sich nicht emanzipieren, um selbstständige Individuen zu werden. Lachen sei eine lustvolle Ablösung von Abhängigkeiten, erst von der Mutter, später von Autoritäten. Lachen ist Kontrollverlust. Wer lacht, ist unbeherrscht. Zitat Ende. Zusammengefasst sagt er: Im Körper des Lachenden herrscht Anarchie. Also Leute, lacht mehr, seid unbeherrscht, emanzipiert euch von den Autoritäten. Bei RP Online geht es ebenfalls um den eigenen Körper, und zwar den von Komödiantin Melanie Haupt. Der Artikel geht vielversprechend los. Zitat: Was muss passieren, damit Mann, Frau sich entscheidet, ins eigene Gehirn einzubrechen, um nach dem Rechten zu sehen? Nicht nur in der für uns sichtbaren Außenwelt geht es heiß her, auch bei Melanie Haupt ist das so. Zitat: Es herrscht die blanke Anarchie, wenn unter der Schädeldecke ein Kampf um die Vorherrschaft tobt. Und Ohr- und Augenzeugin Melanie hat alle Mühe, ihre eigene Gedankenwelt zu verstehen und ihr zu folgen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass ihr die Befreiung im eigenen Kopf gelingt. Oder anders gesagt, Anarchie ist wohl, wenn unser Kopf in Bewegung bleibt und uns davor bewahrt, einzurosten. Richtig spannend wird es in diesem Artikel der FAZ. Zitat: Wie jetzt bekannt gewordene russische Funksprüche im Klartext an alle zeigen, hat die Landung japanischer Truppen in Wladiwostok zu einer ernsten Verstimmung zwischen der russischen und der französischen Regierung geführt. Die Landung japanischer Truppen in Wladiwostok ist eine Folge des besorgniserregenden Zustands der Unruhen in dieser Stadt. Was geht jetzt? Denkt ihr vermutlich. Ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung jetzt unter die Science Fiction gegangen? Schreibt sie etwa Alternative History? Nein, der Artikel ist echt. Keine Fiktion. Weiter geht es so. Die Nachrichten, die wir aus Wladiwostok erhielten, weisen auf den Zustand der Anarchie hin, der ständig Leben und Eigentum der verbündeten Untertanen bedroht. Wenn die russische Regierung ihre Gäste vor Exzessen der Straße nicht schützen kann, dann muss die Kriegsmacht des Landes, dessen Untertanen Gewaltakten ausgesetzt sind, die Wiederherstellung der Ordnung auf sich nehmen. Die japanische Frage kann, soweit sie rein japanisch ist, in Wladiwostok lokalisiert werden unter der Bedingung, dass der japanischen Regierung Genugtuung geleistet wird, die sie zu verlangen berechtigt ist. Indes können die Verbündeten sich zu dem Vorgehen Österreich-Ungarns und Deutschlands nicht gleichgültig verhalten. Zitat Ende. Und ja, auch 1918 herrschte in der Frankfurter Zeitung Anarchie, wie diese tagtäglich 100 Jahre später in der FAZ veröffentlichten Nachrichten belegen. Okay, guter Versuch mit der Science-Fiction-Wörter, aber darauf ist ein Großteil unserer Hörerschaft hoffentlich nicht reingefallen. Es lohnt sich auch, den Artikel mal in Gänze zu lesen. Da heißt es später nämlich: Nulon behauptet mit der Geste der Selbstverständlichkeit, dass in Wladiwostok Anarchie herrsche. Nicht die Anarchie herrscht in Wladiwostok, sondern die Regierung der Sowjets, die Diktatur der arbeitenden Klassen, die selbstverständlich auch nicht nach dem Geschmack der fremden Ausbeuter ist. Diese Differenzierung der Faust sollten wir anerkennen. Auf die Landung japanischer Truppen folgte dann übrigens die Ansiedelung von Weißgardisten, ein denkmalschlechter Nährboden für anarchistische Umtriebe. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Oder diesmal auch Allnacht. Denn was ist allnächtlicher als der Ort, wo Mensch die Nacht verbringt? Diesmal haben wir uns mit der Schlafplatzorga getroffen. Eine Organisation, die kontinuierlich Schlafplätze für obdachlose und illegalisierte MigrantInnen klärt. Das Interview führte mir auf Englisch. Wir fassen den Inhalt am Anfang oder am Ende der Abschnitte jeweils kurz zusammen. Was ist die Schlafplatzorga? Well, the Sleeping Place Orga, it's a non-profit organization that caters, that looks for sleeping places for newcomers in Berlin. The prime objective is to actually get a sleeping place for newcomers, for immigrants that are threatened with deportation situations and anybody who is in need, because there are so many people in Berlin who need sleeping places. We also look for sleeping places for people that are on the streets. We don't need to know where you come from. We just need to know that you need a place, and then we'll look for a possibility of hosting you through our offers, either in a public place or in an individual location, in a family residence or in a house or somewhere, which is more comfortable than sleeping in the streets. Die Schlafplatz-Orga setzt sich als Ziel, Menschen einen Ort zum Übernachten zu organisieren. Dabei ist es nicht wichtig, woher du kommst. Nur ist wichtig, dass du einen Platz brauchst. Die Schlafplatz-Orga übernimmt dann die Koordination zwischen UnterstützerInnen und Schlafplatzsuchenden. Wie funktioniert die Schlafplatz-Orga? Yeah, and maybe about how we work. We have like 3 times a week opening hour where people could come who are searching a place. It's always in the evening, Monday, Wednesday and Friday between 6 and 8. And there we see the people who actually need something for the same night and get into contact and try to mediate people to places which are also a little bit fitting. That's not such an easy task, because normally we don't have so many offers, so we could choose like rather this one, rather that one. In the end, we practically would mediate any offer which is not on the street. But it also gives us the possibility to maybe get into contact and also make some small consultations, like advising about other places which have other offers, for example legal consulting or food, which are big topics. Dreimal wöchentlich, am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 18 bis 20 Uhr, treffen die Suchenden vor Ort an der Oranienstraße 159 ein, wo die Schlafplätze direkt vermittelt werden. Das ist nicht immer einfach, denn das Angebot reicht oft nicht aus für die Nachtfrage. Aber auch wenn nicht allen ein Schlafplatz vermittelt werden kann, ist das Treffen ein guter Moment, um sich über andere Sachen wie Orte zum Essen oder für Rechtshilfe auszutauschen. Die Schlafplatz-Orga ist mehr als der Orga-Kreis, der die Vor-Ort-Vermittlung in der Oranienstraße organisiert. Die Gruppe an UnterstützerInnen ist ebenso Teil der Schlafplatz-Orga. Sie stellen einen Couch oder ein Zimmer zur Verfügung. Manchmal wird dann auch auf öffentliche Hilfestellen zurückgegriffen, falls der UnterstützerInnenkreis nicht ausreicht. To add more flesh on what she said, we have offerers, that's people who support Schlafplatz-Orga, and then we have people who work at Schlafplatz-Orga. Some of those who work at Schlafplatz-Orga, of course, it's benevolent. They work at Schlafplatz. They also offer their sleeping places. That's, they may offer their couch or a room in their private flat, or we look for public sleeping places that are general. That is, in the event that we are unable to find a flat, that's a private apartment for somebody who is in need of a sleeping place. Wir fragten nach der Gruppe, die hauptsächlich auf das Angebot von Schlafplatz-Orga zurückgreift. Das sind vor allem Refugees, sowohl Illegalisierte, die ihre Abschiebung zu ihrem Herkunfts- oder Dublin-Staat vermeiden wollen, als auch einige, die ein selbstbestimmtes Leben in der Stadt im Aufenthalt in Lagern vorziehen. Die Anlaufstelle der Schlafplatz-Orga befindet sich, wie gesagt, in Kreuzberg. Das bedeutet aber nicht, dass das Wirkungsfeld sich darauf beschränkt. Es gibt Fälle, wo die Schlafplatz-Orga als Ankunftspunkt für neu in Berlin Angekommene fungiert. Zum Beispiel für 2 Personen aus Italien, die, nachdem sie von der Schlafplatz-Orga erfahren haben, direkt nach Berlin gekommen sind. Oder, wie wir gleich hören werden, für Adele selbst, die deswegen aus den Niederlanden direkt hierher kam und schnell Kontakte knüpfen konnte. Schlafplatz-Orga ist taking place in Kreuzberg. That's why maybe like not everyone coming to the ship looking for a place is on the street in Kreuzberg. So they came from a lot of different places. Also not only in Germany, maybe from other places in Europe, coming from another country to Germany and then to Berlin, and somehow being in the street for a couple of days, and then there's somebody who passed by and say, that happens often, that people just came there in the first, second day that they came to Germany, and then they come to Schlafplatz-Orga, somebody bring them. Yeah. That who frequented Schlafplatz Olga before. Yeah, there is also this. This is somehow special because there is these people who have the Italian residency that they have to come back each 6 months or something and then come to Germany again, like to prolong their Italian residency. Firstly, they have friends or people they know that they want to leave Italy, and then they present an Anschlussplatz organ, and then people from Italy came straight to Berlin, to Kreuzberg, to the one. And I had like a personal situation in Schlappplatz organ was when I was in Netherlands, actually. Like Max, like a friend of mine communicated with Schlappplatz organ while I was in Netherlands looking for place to sleep for me, but it was not that available, but you know, so somehow I frequented Schlappplatz organ even before I came here. So it's maybe more international than here in Berlin, Kreuzberg. So übernimmt die Schlappplatz organ auch eine Funktion, die normalerweise, das heißt bei Menschen, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und sich auskennen, ein Freundeskreis übernehmen würde. Diese Funktion besteht in dem Knüpfen der richtigen Kontakte und im Aufbau eines solchen Freundes- und Bekanntenkreises. Denn Schlafplätze sind für alle knapp und teuer und oft nur mit guten Tipps und Connections findet Menschen die richtigen Angebote. For people who was born here, as European, so it's not so easy to get like a handleable, like a normal or medium in terms of prices, like people that cannot, because it's expensive. Yeah, so what Schlafplatzorga is doing is a bit like what people who are in normal situation, legalized and having works and often, but they are still staying with their friends. They just because they know people here or just was born here, they have this easy communication to their society that they would not really be on the street, but it's still a problem that they don't have a place to live in, to sleep, more or less. So what Schlafplatzorga is doing to get places to sleep to people who are declined by the system or whatever is even harder. Und was wäre schon Solidarität im Alltag ohne Soli-Aufruf? Zuallererst gibt es noch viel Bedarf an ÜbersetzerInnen, sowohl im Gesprochenen als im Geschriebenen. So, you have German, English, French, Arabic, Italian, Spanish, but we still, like, often there's people from Afghanistan, from Iran, from Kurdish, from Syria and Iraq, that we cannot really communicate with any language except this, and there is no one who is available at KU or in Schlafplatz Olga who can do the communication thing. Dann natürlich braucht es immer wieder Schlafplätze. Immer. Zögert nicht. Und sonst? Nichts vergessen? I have something to say, sorry. Maybe it's also important to point out again that we are always looking for money as every group. Because, so, sometimes we're also able to pay rents for places if we have a little money. And also another issue we have for money is that we are paying the transportation for people. So if people have to get to their place, and get back to Schlafplatz Olga. So we are always looking forward to get any offers to be included in parties as people getting donations. Or really I also like curious on your ideas, for example, to do some tables and festivals and other places in the summer. And that it would be maybe nice to do some Siebdruck, like to do some printing on shirts and stuff. So if you have any skills for this, or if you would like to make a nice Küfer for our, like a Soli kitchen for us, would be also nice, or of like donations. Like we really look forward to have money so we don't have to care about this, because it's always a lot of work. It's possible, but we could also do other stuff at the time, for example, improving counseling in these sleeping places, writing nice papers about awareness and stuff like this. Wenn ihr die Schlafplatzorga treffen und unterstützen wollt, seid ihr herzlich zur Küfer eingeladen. Diese findet jeden ersten Montag des Monats, es sei denn, es ist gerade Feiertag, im Café Dritter Raum an der Herzbergstraße 14 in Neukölln statt. Los geht's um 7. Auch könnt ihr natürlich jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr direkt vor Ort an der Oranienstraße 159 vorbeikommen. Mehr Infos gibt's auch online auf sleepingplaceberlin.wordpress.com oder auf der Facebook-Seite der Schlafplatz-Orga. Eine Mail könnt ihr schreiben an sleepingplaceorga@systemli.org. Die musikalische Begleitung war von Louis Ling and the Bombs. Das komplette Interview mit Schlafplatz-Orga findet ihr in Kürze auf unserem Blog.